Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit dem Libretto einer der erfolgreichsten Opern aller Zeiten, dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Im Jänner 1911 wurde die Oper in Dresden uraufgeführt und sie wurde das erfolgreichste Beispiel der Zusammenarbeit von Hugo von Hofmannsthal mit Richard Strauss. Nach Elektra war der Rosenkavalier das zweite gemeinsame Projekt, wobei Hofmannsthals Text als eigenständiges literarisches Werk gilt. Die Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger meint, der Text sei mehr als ein Libretto. Er sei eine der besten Komödien, die Hofmannsthal geschrieben hätte. Szenisch ist der Rosenkavalier in der Zeit Maria Theresias angesiedelt. Tatsächlich sollte man ihn aber als Gegenwartsstück bezogen auf Österreich um 1900 lesen, in dem Hofmannsthal neue gedankliche Anstöße, man denke etwa an Sigmund Freud, aufgenommen hat. Hofmannsthal, so Ruth Klüger, gibt vor, eine Tradition fortzusetzen, die er in Wirklichkeit auf den Kopf gestellt hat und hinter sich lässt. Seiner Heldin gab er den Namen der Kaiserin, aber die Marschallin ist eine Ehebrecherin, die dies keineswegs reut, die man sich, so Ruth Klüger, gut mit einem weiteren Liebhaber vorstellen kann, nachdem sie den 17-jährigen Octavian an die 15-jährige Sophie abgegeben hat. Der Rosenkavalier sei, so Ruth Klüger, Strauss und Hofmannsthal zitierend, eine Oper für Frauen. So wie sich das Stück auf der Bühne entfalte, ist die Marschallin die Mutter. Das Gebiet, auf dem sie ihren Einfluss ausübt, ist das einer humanen und im besten Sinn des Wortes verspielten Erotik, geprägt von Intuition und Einfühlung. Im Kontrast dazu stehe, so Klüger, der Bereich der patriarchalen Männer, geprägt von Geld und Gewalt. Den auftretenden Männern in der Oper mangle es an Einfühlungsvermögen, so Klüger. Sie können, Zitat, keine zwei Schritte weit sehen, wenn es sich um den Bereich der Gefühle handelt. Im Mai 1909 schreibt Strauss an Hofmannsthal zu dessen Rosenkavalierentwürfen. Sie sind ein Prachtkerl. Alle Figuren sind famos, scharf gezeichnet. Brauche leider wieder sehr gute Schauspieler. Mit gewöhnlichen Opernsängern geht's schon wieder nicht. Und hier wären sie. Robert Mayer als Baron Ochs auf Lerchenau, Julia Stemberger als Marschallin, Leonie Carolina Adam als Sophie, als Graf Octavian, wie in der Oper eine Frau, Chris Pichler. Und als Herr von Faninal, Christoph Wagner Trenkwitz, der auch als Erzähler fungiert. Und über Entstehung von Libretto und Oper, über inhaltliche Details des Werks und die Beziehung zwischen Autor und Komponist informieren wird. Der Rosenkavalier. Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal. Wien zur Zeit Maria Theresias. Das Vorspiel zum ersten Aufzug illustriert die Ereignisse der vergangenen Nacht. Erster Aufzug, das Schlafzimmer der Feldmarschallin Werdenberg. Durch das halb geöffnete Fenster strömt die helle Morgensonne herein. Wie du warst, wie du bist, das weiß niemand, das ahnt keiner. Beklagt er sich über das, Kanka? Möchte, dass viele das wüssten? Engel, nein. Selig bin ich, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie du bist. Keiner ahnt es. Niemand weiß es. Du, was heißt das, du?

Die Botschaft im Hoffmannsthalschen Jedermann der Salzburger Festspiele 2021 und 2022 in unserer Holden Kunstreihe mit Lieblingsgedichten. Im Grunde genommen hat meine Mutter sehr, sehr früh diese Liebe zur Sprache und zur Lyrik in mich gepflanzt. Oh, da wusste ich noch gar nicht, was Lyrik ist, habe ich es schon geliebt. Lieblingsgedichte von Verena Altenberger. Morgen um 8:15 Uhr in Du Holde Kunst.